Liefer das mit deinen Händen. Wenn ich den Leuten die Hand auf den Kopf lege, schlafen sie ein, das ist alles. Machst du es mit deinem Sohn genauso? Ja. Dann versuch das auch mit der Mutter hier. Apurate, na los, mach, dass sie einschläft. Großer Gott, Lucio, kriegst du das nicht in deinen Schädel rein? Ich muss zum Zug. Und wir müssen die Mutter beruhigen. Lucio, Danglars steht am Gare du Nord. Und in London warten 100 Spitzenpolizisten auf mich. Du hast keine andere Wahl, Hombre. Ich werde jetzt nicht den Geburtshelfer spielen für deinen Katzenvieh. Wenn etwas deinen Weg kreuzt, musst du es annehmen. Sonst juckt es dich dein Leben lang. Sieh zu, wie du klarkommst. Am Sonntag erzählst du mir dann alles. Es kostet dich ganze 10 Minuten. Der verbotene Ort von Fred Vargas. Aus dem Französischen von Waltraud Schwarze. Komposition Hamann. Bearbeitung und Regie Frank-Erich Hübner. Erster Teil. Sonst hätte es mich mein Leben lang gejuckt. Wie sieht es denn aus? Das Kätzchen? Ich weiß nicht mehr. Wie heißt unser Thema nochmal, Estalerne? Das große Europa der Polizei optimieren. Und speziell die Regelung der Migrationsströme harmonischer gestalten. Ah, ja. Und Europa mit einem unüberwindlichen Gatter einzäunen. Dann werden wir Sie wohl bei diesem Kongress nicht häufig zu Gesicht bekommen, Kommissar. Bei Ihrer Abneigung gegen jegliches Regeln von Strömen und Ihren Englischkenntnissen. Das Englisch der Möwen, Dongler, verstehe ich. Superintendent Redstock wartet auf uns, Kommandant. Seien Sie unbesorgt, ich werde für Sie dolmetschen. Also dann, lassen wir uns die Kuriositäten des Londoner Nachtlebens vorführen. A woman sleeping under a roof of sewn-together umbrellas with a 3-foot-long teddy bear in her arms. Eine Frau, die unter einem Dach aneinander genähter Regenschirme schläft, einen Teddybären. Na, das habe ich verstanden. And here we have Lord Clyde Fox. Hello, your lordship. Ja, Superintendent. Einen Vertreter jener Spezies, die man bei Ihnen den exzentrischen Aristokraten nennt. Alkoholiker? Nee, eher amüsant als betrunken. Als vor 2 Jahren seine Mutter starb, wollte er eine ganze Schachtel Fotos von ihr essen. Was sagt der Dongler? Ich übersetze es Ihnen später. Und er wollte sie wirklich essen? Naja, in der Tat. Der Lord raste vor Zorn, als man versuchte, ihn daran zu hindern. Aber bei Ihnen sollen ja auch merkwürdige Dinge passieren. Was meint er? Er meint, bei uns passieren auch merkwürdige Dinge. Ja, das stimmt. Interessant, Redstock. Und was? Es heißt, bei Ihnen hat einer mal einen hölzernen Schrank essen wollen. Ja, absolut wahr. So geschehen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ich weiß von einem Mann, der ein Flugzeug gegessen hat. Und er hat nur 1 Jahr dafür gebraucht. Nun, junger Mann, es gibt Dinge, die der Mensch sich kaum vorstellen kann. So enthüllt sich mit der Zeit der große, unbekannte Kontinent des Irrsinns wie eine geografische Karte. I say, Redstock! Lord Clyde Fox! Einen Moment bitte, Entschuldigung. Was hat er gesagt? Er sagt, bei uns habe mal einer seinen Schrank aufessen wollen. Wer ist dieser Clyde Fox? Now, Redstock! Yes, your lordship. Any problem? Ein verdammtes Problem. Ah. Schauen Sie sich es an, wenn Sie den Mut dazu haben. Wo? Am Eingang des alten Friedhofs von Highgate. Ich mag es nicht, wenn man dort herumschnüffelt. Nur eine Grenzerforschung zwischen Schrecken und Vernunft. Mein kubanischer Freund dort wollte das mal erleben. Auch nicht mehr nüchtern. Der Kamerad ist voll bis zur Halsgrase, aber fit wie eine ganze Fußballelf. Hat schon im Pub 2 Kerle niedergemacht. Alright, Clyde Fox. Warum lüften Sie gerade Ihren Schuh? Ich inspiziere ihn nur. Also. Was steckt man Ihrer Meinung nach in Schuhe? Füße. Genau! Reden die über Füße? Tun Sie Ihren Job, Redstock. Fahren Sie nach Highgate. Gleich am Eingang vom alten Hauptportal. Da steht ein Haufen alter Schuhe auf dem Trottoir. Aufgereiht mit den Spitzen Richtung Friedhof. Dein Fox, Ihr Freund, verpisst sich. Ich sagte ja bereits, er ist nicht von hier. Und Ihre Schuhe sind mir auch ziemlich egal. Da irren Sie aber, Redstock. Es stecken noch Füße in den Schuhen. Und sie sind nahezu unversehrt. Scheiße. Was sagt der Dongler? All right, come on. Of all the fucking cemeteries in all of London, they send me to Highgate. Hate that place. Stock will wohl nicht dahin. Sein Name ist Redstock. Verschlüsseln Sie, Kommissar. Sprechen Sie schnell und eintönig. Normales Französisch versteht er im Großen und Ganzen. Warum schicken Sie nicht Ihre Leute hin, Redstock? Ich kann nicht wegen Clyde Fox von Tastoran eine Mannschaft von Scotland Yard in Bewegung setzen, aber nachzusehen sind wir ja Verpflichtet, oder? Er hat wohl Erinnerungen, an die will er nicht rühren. I got that. All right, Adamsberg. Dann nehmen wir uns die Angelegenheit eben gemeinsam vor. Spricht er mit mir? Was sagt er? Come on, you've no choice. Get out. Er lässt ihn keine Wahl. Er ist sauer. Er fühlt sich irgendwie... Ja, ich habe schon verstanden. Bitte. Das hier ist Highgate. Der verfluchte Ort und das seit 100 Jahren. 170 Jahren. Was ist das denn? Einer der absonderlichsten romantischen Friedhöfe des Abendlandes. Darum wird der Friedhof nachts überwacht. Deshalb fährt der Kollege Redstock nicht allein hierhin. Darum sitzen wir hier im Auto, statt im Hotel in aller Ruhe einen zur Brust zu nehmen. Mit wem, Doktor? Mit ihr? Mit wem? Mit der Frau, die immer zu Ihnen rüberguckt bei der Konferenz. Und die immer auf den Bügeln ihrer roten Brille rumbeißt. Dennison, Redstock hier. Schick mir die gesamte Mordkommission zum alten Friedhofsportal von Highgate. Nein, keine Leiche, nur ein Haufen billiger Schuhe. 20 Stück etwa. Mit Füßen drin. Ja, den ganzen Stab. Was? Superintendent Clems, all right. Hand him over. All right, Sie können in Ihr Hotel zurückfahren. Ich lasse meine Leute kommen. Die Schuhe sind von mittelmäßiger Qualität. Mit ein wenig Glück sind es französische Schuhe. Wenn die Schuhe es sind, sind es die Füße auch? Ja, denn glatt. Welcher Engländer würde sich die Mühe machen, französische Schuhe zu kaufen? Mit anderen Worten, wenn es nur von Ihnen abhänge, würden Sie uns diesen ganzen Horror gerne über den Ärmelkanal schmeißen. In gewisser Weise, ja. Redstock. Hallo, Superintendent. What is this nonsense? Was soll das heißen mit Füßen drin? Ja, ich bin vor Ort, Sir. Ich sehe Sie. Queens Lane? Gott, Sir, ich bin in Highgate. Warum sagen Sie das nicht gleich, Redstock? Ich sage nichts anderes seit einer Stunde, Sir. Schicken Sie mir nun die Leute oder lassen Sie mich mit dieser Scheußlichkeit allein? Gut, gut. Die Mannschaft kommt. Aber wer hat Sie überhaupt darauf aufmerksam gemacht? Lord Clyde Fox, Sir. Er war es, der die Sauerei entdeckt hat. Und die Schuhe? Was? Ja, was für eine Qualität. Was für eine Qualität? Ja, neu? Neu? Nein. Ich würde sagen, 20 Jahre alt, Sir. Ziemlich hässlich, Sir. Mit ein bisschen Glück können wir Sie den Frenchies aufdrücken und wären das Problem los. Das kommt überhaupt nicht in Frage, Redstock. Wir sind mitten in einem internationalen Kongress und wir erwarten Ergebnisse. Das weiß ich, Sir. Ich habe die beiden Polizisten aus Paris ja bei mir. Und? Wie heißt sie also? Das weiß ich, Sir. Auf Ihrem Anstecker steht Abstrakt. Ist das Ihr Vorname? Nein, das ist ein Job. Ihre Aufgabe ist es, die Kurzfassungen der Vorträge einzuholen und zu verteilen. Ein Resümee nennt sich Abstract. Ah, sehr gut. Und? Wie heißt sie also? Das habe ich nicht gefragt. Der Name ist doch das Erste, was man wissen muss. Ich möchte als Erstes wissen, was sie im Kopf hat. Das wissen Sie noch nicht. Wie sollte ich denn? Da müsste man sie zunächst mal fragen. Und wissen, ob man fragen darf. Und sich fragen, was man wissen darf. Was? Redstock, wollen Sie damit sagen, Kommissar Adamsberg in Person steht neben Ihnen? Er sitzt im Wagen, Sir. Zusammen mit Danglars und diesem Estaleri mit seinen weit aufgerissenen Augen. Offenbar sein Adlatus. Also, dass man den zur Konferenz zugelassen hat. Und der kleine Kommissar scheint wohl im Stehen zu schlafen, oder was? Hüten Sie Ihre Zunge und wahren Sie Distanz, Redstock. Der Kleine, wie Sie sagen, ist eine Tretmine. Er benutzt den Trick auch. Welchen Trick? Schnell und verschliffen reden, damit wir sein Englisch nicht verstehen. Er redet über mich? Ja, Adamsberg. Kommen Sie. Redstock, Moment. That's my phone. Darf ich mal? Donglar hier. Kommandant Donglar, es ist nichts Persönliches, glauben Sie mir. Ich will Redstock nicht entschuldigen, aber er war damals vor über 30 Jahren mit dabei. Nicht gerade ein Glückstreffer für ihn, wenn ihm das jetzt 6 Monate vor der Pensionierung zwischen die Finger kommt. Nichts ist schlimmer als alte Geschichten. Sie können das vielleicht nicht verstehen. Ich kann. Ich kenne das Drama von Highgate. Das würde mich wundern, Danglars, ohne dass ich Sie jetzt kränken will. Ich weiß, was in Highgate passiert ist. No, you don't. You have no idea. Danglars weiß alles, Sir. Wir sprechen von einem Fall in den 70er Jahren und von Elizabeth Siddle. In der Tat. Dann wissen Sie vermutlich auch, dass Redstock bei diesem Einsatz mit dabei war und damals noch sehr unerfahren. Halten Sie ihm das zugute. Gute Reise, wenn wir uns nicht mehr treffen. Einen Zug unter Meer fahren zu lassen, ist die Idee eines Geisteskranken. Füße abschneiden auch. Was werden Sie denn jetzt machen? 20 Personen ohne Füße finden, um sie ihnen wieder anzukleben? 10, Estelle. 10. 2 pro Person. Richtig. Falls es sich um Personen handelt. falls es sich um Körper handelt, nicht unbedingt. Das verstehe ich nicht. Wenn die Füße Toten abgeschnitten wurden. Die Engländer haben irgendwo Leichname ohne Füße und wissen es nicht. Wann kommen wir raus aus dem Tunnel? In 16 Minuten. Was hat Stock rausgefunden, Dongla? Red Stock. Die Angelegenheit ist eine britische und sie bleibt es auch. Es ist nicht verboten, sich dafür zu interessieren, wenn sie einem schon mal über den Weg läuft. Kein Grund zur Sorge, Dongla. Sie wird von sich hören lassen. Wer? Abstrakt. Was steht denn nun in dem Bericht von Stock? Red Stock. Es sind 17 Füße, also 8 Paar und ein einzelner Fuß. Folglich 9 Personen. Ja, und? Gewissenhaft gelagert in einer Gefriertruhe. Es wurde nacheinander eingefroren und wieder aufgetaut. Etwas zu trinken? Champagner? Raus aus dem Tunnel, Gott sei Dank. Diese Füße gehören Red Stock. Und jetzt befinden sie sich auf der anderen Seite des Meeres. Kommandant, Sie haben gesagt, es könnte eine Opfergabe sein. Für wen? Hat Highgate einen Besitzer? In gewisser Weise schon. Highgate West ist in der ganzen Welt gefürchtet. Red Stock hatte auch Angst. Warum? 1970 nahmen 2 junge Mädchen abends auf dem Weg von der Schule eine Abkürzung über den Friedhof. Sie kamen ziemlich verstört zu Hause an, denn sie waren von einer schwarzen Silhouette verfolgt worden und hatten Tote aus ihren Gräbern steigen sehen. Eines der Mädchen fing an zu schlafwandeln, zum Friedhof, immer zu derselben Gruft. Schließlich drang ein Exorzistenpriester in die Gruft ein und man fand einen Sarg ohne Namen, der anders dastand als die übrigen. Sie öffneten ihn und was nun kommt, ahnst du? Nein. Es lag ein Körper im Sarg. Vollkommen konserviert. Ein namenloser Unbekannter. Man zögerte ihm das Herz, mit dem Pfahl zu durchbohren, der die Kirche untersagt es. Warum durchbohren? Esther Lehr, du weißt nicht, wie man Vampire unschädlich macht? Entweiche von diesem Ort, verruchte Kreatur. Sie kennen die Geschichte? Es gibt da noch eine ältere Geschichte. Sonst hätte Stock nicht solche Angst gehabt. Red Stock, es ist sein Problem. Nein, wir haben es auch gesehen. Naja, gut. Im Jahr 1862 wurde eine gewisse Elizabeth Siddle beerdigt und mit einer Sammlung von Gedichten ihres Gemahls in den Sarg gelegt. 7 Jahre später ließ ihr Gemahl den Sarg wieder öffnen. Ja und? Es gab nicht das geringste Anzeichen von Verwesung. Ein ganz normaler Sarg? Aus Holz? Ja. Und die wundersame Konservierung von Elizabeth Siddle erregte Aufsehen über ganz England hinaus. Was hat Kollege Stock mit dieser Geschichte zu tun? Red Stock hat zu dem Polizeiaufgebot gehört, damals vor 40 Jahren. Er fürchtet, ein Verrückter könnte den Albtraum Highgate zu neuem Leben erwecken. Wo ist die Leiche? Überall, Liedno. Zerstückelt, zerrieben, verstreut. Ist da leer, ist fix und fertig. Ja, lösen Sie ihn ab. Übergeben Sie an Mordaunt und Lamar. Wir brauchen eine Identifizierung aller Substanzen, Meter für Meter. Wie hat der Typ das gemacht? Das ist eine verdammt schwere Arbeit. Auf den ersten Blick mit einer elektrischen Säge und einem Vorschlaghammer. Zwischen 11 Uhr abends und 4 Uhr morgens, ungestört, in aller Ruhe. Keine unmittelbaren Nachbarn. Die meisten sind übers Wochenende verreist. Und der alte Mann? Was weiß man von ihm? Dass er allein hier lebte und sehr vermögend war. Wenn es denn ist, hieß er Pierre Baudel. War 78 Jahre alt, Journalist. Spezialisiert auf Justizangelegenheiten. Aber nach dem, was sein Sohn sagt, gibt's keine wirklichen Feinde. Nur ein paar sehr verworrene Affären und gewisse Animositäten. Wo ist der Sohn? Auf dem Weg. Er lebt in Avignon. Sonst nichts? Mordaunt sagt, er hat nicht geweint. Wäre nicht nötig gewesen. Wegen der Identifizierung die Angehörigen kommen zu lassen. Wir machen das über die DNA. Hast du sowas schon mal gesehen, Romain? Eine so fanatische Zerstörungswut? Nein. Ja, Wut und Zorn, sowas brennt wie dürres Holz. Das hier ist eine Arbeit von Stunden, nicht die Zeitspanne von Wut. Als wenn er Angst gehabt hätte, dass der Alte wieder nachwächst. Das ist Schwerstarbeit, Starrsinn, Berechnung, vielleicht sogar Inszenierung. Unmöglich, Mordaunt. Er hatte Stiefel an, nicht wahr, Lamar? Das vermuten wir. Dicke Gummistiefel. Die Sohlen haben deutliche Abdrücke auf den Teppichen hinterlassen. Worauf, Lamar, hat er die Teile wohl zertrümmert? Selbst mit einem Vorschlaghammer hätte er auf dem Teppich nichts ausgerichtet. Hier, hier, haben wir einen nahezu rechteckigen Abdruck. Könnte von einem Holzblock oder einer gusseisernen Platte stammen. Als Amboss sozusagen. Menge schweres Material. Draußen gibt es Blutspuren im Gras. Da, wo er vermutlich seine schmutzigen Sachen abgelegt hat. Und ab und zu hat er sich da hingesetzt, um zu verschnaufen. Und zwar in den Sessel dort. Der rosafarbene Samtbezug ist voller Blutflecken. Ist ein verdammt schöner Sessel. Das ist nicht nur ein verdammt schöner Sessel, es ist schlicht ein Louis XIII. Dann eben ein verdammt schöner Louis XIII. Mordant, wenn Sie vorhaben, mich zu nerven, dann gehen Sie nach Hause. Ein Sessel als Refugium des Mörders. Warum sagen wir der Mörder? Das ist das Werk eines Kerls, sowas entspringt nur einem männlichen Hirn. Hier hat keine Frau auch nur die geringste Spur hinterlassen. Er hat ihn entkleidet, um seine Säge zu schonen. Aber er hat ihn nicht vollends entblößt. Der Gedanke war ihm offensichtlich unangenehm. Dann wissen wir zumindest, dass der Mörder weder Krankenpfleger noch Arzt ist. Ich habe hunderte von Leichen ausgezogen, ohne mit der Wimper zu zucken. Sind das Reste von Pferdeäpfeln hier unter seinen Stiefeln? Wir werden uns auf Gestüten umsehen und Rennbahnen. Ach, der Mörder hat das Zeug sonst wo auflesen können, auf irgendeinem Feldweg. Also dann hätten wir doch schon mal was, Mordant. Wir wissen, dass der Mörder sich auf dem Land aufhält. Um wie viel Uhr trifft der Sohn ein, Estaler? Er müsste in knapp einer Stunde in der Brigade sein. Bretoncourt, ja? Sie und Dr. Romain halten die Stellung. Gut. Was hat Mordant? Keine Ahnung. Diese Manie des Mörders, alles im Raum zu verteilen, fällt Ihnen dazu was ein? Ja, meine Urgroßmutter, aber das ist was anderes. Sagen Sie es trotzdem. Ja, als sie den Verstand verlor, da ertrug sie es nicht mehr, wenn die Dinge sich irgendwie berührten. Sie trennte alles. Zeitungen, Kleider, Schuhe. Die Schuhe? Ja. Sie rückte sie 10 Zentimeter auseinander und stellte sie in Reih und Glied auf. Hat sie gesagt, warum? Ja, sie meinte, wenn diese Gegenstände in Kontakt miteinander gerieten, könnten sie Feuer fangen. Von wegen der Reibung. Vielleicht hat der Mörder wie ihre Großmutter gehandelt. Versucht, auseinander zu sprengen, was zusammengehört. Und ich würde verdammt gern wissen, warum Mordant sich mit mir anzulegen versucht. Es scheint, wir haben da den Fuß in die Hölle gesetzt. Es ist ein Gemetzel, ohne Sinn und Verstand. Aber es steckt eine fanatische Idee dahinter. Wie hätte Lieutenant Vérin gesagt, ein feiner Stahl vibriert am Grunde noch des Chaos. Also, wie soll ich sagen? Ein unsichtbares Motiv, das über die Poesie herauszufinden wäre. Lieutenant Vérin hätte noch was Besseres gefunden, oder? Oh, er fehlt uns, nicht wahr? Ja, aber schon möglich, dass Ihnen das im Grunde egal ist. Sehr gut möglich, Froissy. Vor allem fehlt uns die Zeit für solche Fragen. Kommandant Danglars hat eine Nachricht für Sie hinterlassen. Hat nichts mit dem Mord in Garches zu tun. Danke, Froissy. Ach, und der Sohn ist da. Er heißt Pierre, wie sein Vater. Mit Frau. Seit heute Morgen hat die Polizei uns noch keine einzige klare Auskunft gegeben. Verheimlichen Sie etwas, um ein paar unantastbaren Leuten nicht an den Karren zu fahren? Mein Schwiegervater kannte viele Unantastbare. Angefangen beim ehemaligen Justizminister, der bis auf die Knochen verseucht ist. Helene, ich bitte dich. Wir kriegen den Leichnam zu sehen oder wir sagen kein Wort. Es gibt keinen Leichnam. Es gibt keinen Leichnam? Nein. Und? Wie können Sie dann sagen, dass es sich um ihn handelt? Weil wir ihn in seinem Haus gefunden haben. Wen? Den Leichnam. Ich rate Ihnen, sich das nicht anzusehen. Das ist ein Täuschungsmanöver. Hier, diese ersten Fotoabzüge stehen Ihnen zur Verfügung. Die Qualität ist nicht besonders, aber man begreift schon ganz gut. Danke, es reicht. Reiten Sie? Nein, aber ich interessiere mich ein wenig für Pferderennen. Fuhr Ihr Vater ab und zu aufs Land, sodass er Pferdemist mit nach Hause gebracht haben könnte, vielleicht von Stiefelsohlen abgelöst? Er hat nie in seinem Leben Stiefel angezogen. Er hasste Tiere. Die Natur, Erde, Blumen. Entschuldigung. Kommissar, sollten Sie den Sohn noch immer da haben, dann fragen Sie ihn, ob der Alte ein Haustier hatte. Wir haben Haare auf dem Louis-Treize-Sessel gefunden, aber es gibt nichts, was darauf hindeuten würde, dass hier ein Tier lebte. Ansonsten muss der Mörder sie an den Arschbacken seiner Hose gehabt haben. Augenblick. Hatte Ihr Vater ein Haustier? Hund, Katze oder irgendwas anderes? Ich sagte Ihnen doch, dass er Tiere nicht mochte. Haben Sie es gehört, Betancourt? Ja. Nichts. Ja, und Papiertaschentücher, benutzte er die? Wir haben ein zusammengeknülltes auf dem Rasen gefunden, aber nicht ein einziges im Bad. Papiertaschentücher? Niemals. Nur aus Stoff. Gedrittelt in der einen Richtung, geviertelt in der anderen. Etwas anderes kam nicht in Frage. Ausschließlich Stofftaschentücher, war's das? Ja, das war's. Haben Sie seinen Gärtner gesprochen? Den Mann, der dort im Haus für alles zuständig war? Ein Rohling, ein Knastbruder und halb debil. Aber Vater hielt große Stücke auf ihn. Ich glaube nicht, dass er debil ist. Entschuldigung. Dongla? Ich wusste es doch, dass uns diese Sauerei noch einmal zwischen die Finger kommt. Sie haben den Tatort gesehen, Kommandant? Die Fotos, das reicht mir. Aber es wurde gerade bestätigt, die Schuhe sind französische. Sie meinen die Stiefel? Die Schuhe. Es war wie ein Geistesblitz, als ich das hier gesehen habe. So als hätte man meinem Onkel die Füße abgeschnitten. Wir haben keine Wahl. Ich mache mich auf den Weg. Ja, tun Sie das, Dongla. Machen Sie, dass Sie wegkommen. Ja, ja, das sage ich Ihnen, ja. Entschuldigung. Ja, so. Warum hat mein Vaters Körper zerstückelt? Haben Sie sowas schon mal erlebt? Einen derartigen Modus operandi? Der Mörder hat keine Methode nachgeahmt. Er hat gestern etwas Neues geschaffen. Man könnte meinen, wir reden hier über Kunst. Mein Vater war nichts anderes als ein altes Miststück. Emil der Schläger, so nennt man mich. Die Leute waren zwangsläufig beunruhigt, was normal ist. Sie gingen mir aus dem Weg. Tatsächlich. Gehören Sie auch zu den Bullen? Ja. Wie war noch mal der Name? Habe ich denen schon 20 Mal gesagt. Ich heiße Emil Feuillon. Emil, ja. Schreiben Sie ihn nicht auf? Die anderen haben ihn notiert. Sonst würden Sie ja 100 Mal dieselben Fragen stellen. Man sagt zu Ihnen, Freitagabend war ich im Papagei. Und der Bulle, der antwortet, Freitagabend warst du wo? Wozu dient das, außer dass es einem auf die Nerven geht? Genau dazu. Naja, ist im Grunde normal. Haben alle Leute Angst vor Ihnen? Außer Madame Bourlon, der Frau von nebenan. Hören Sie, bin ein Gewalttäter der übelsten Sorte. Das sagte Vaudel. Naja, seit ich über 50 hinaus bin, ist es besser geworden. Ich habe es teuer bezahlt. Keine Frau, keine Kinder. Ich liebe Kinder, aber ich wollte keine. Wenn man auf alles draufhaut, was sich bewegt, einfach so ohne allen Grund, kann man dieses Risiko zwangsläufig nicht eingehen. Ist normal. Modell sagte, keine Nachkommenschaft, Emil. Dabei hat er trotzdem ein Kind im Hintergrund gehabt. Warum wollte er keine Nachkommenschaft? Er wollte keine. Hatte Modell keine Angst vor Ihnen? Er hatte noch nicht mal Angst vor dem Tod. Er sagte immer, dass das einzig Blöde am Tod ist, dass er zu lange dauert. Wenn Sie zuschlagen, haben Sie dann getrunken? Eben nicht, das ist ja das Problem. Ich bin bei Ärzten gewesen. Nicht einer hat was gefunden. Sie haben bei meinem Vater und bei meiner Mutter gesucht. Nichts. Ich war ein glückliches Kind. Darum sagte Vaudel, dagegen kann man nichts machen, Emil. Es ist eine Frage der Brut. Wissen Sie, was das ist, eine Brut? So ungefähr. Aber genau? Nein. Ich ja, ich habe nachgesehen. Es ist eine üble Saat, die wuchert, Sie verstehen. Darum war es sinnlos, dass er und ich, dass wir versuchten, so zu leben wie andere Leute. War Vaudel denn auch eine Brut? Aber natürlich. Aber er wollte nicht, dass man darüber spricht. Was ich mich frage ist, was wird jetzt aus mir? Wo waren Sie, Emil, in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag? Das habe ich doch schon gesagt. Ich war ein Papagei. Und wo sonst noch? Ich war mit meiner Mutter im Restaurant. Immer in demselben, hinter Chartres. Den Namen und alles Übrige habe ich Ihren Kollegen gegeben. Aber Ihre Mutter geht bestimmt nicht um 4 Uhr morgens schlafen. Sie sind um 5 nach Hause gekommen. Ja, und ich habe kein Licht gesehen. Modell schlief nämlich immer bei Licht. Um welche Uhrzeit haben Sie Ihre Mutter denn abgesetzt? Schlag 22 Uhr. Danach bin ich wie jeden Samstag meinen Hund besuchen gefahren. Meine Schwester hat ihn weggegeben auf den Hof unserer Vettern Giraud bei Châteaudun. Nach dem Restaurant nehme ich den Lieferwagen und fahre zu ihm. Mit Geschenken, Fleisch und anderem Zeug. Er weiß das, wartet auf mich, springt übers Gatter und wir bleiben die Nacht im Lieferwagen. Wusste Vaudel das? Ja, er hätte ein Tier bei sich nie geduldet, aber er verstand es. Aber Monsieur Vaudel kann es nicht mehr bezeugen. Nein. Und der Hund auch nicht? Der ja. Kommen Sie Samstag mit, Sie werden sehen, wie er über den Zaun springt und zum Lieferwagen gerannt kommt. Das ist der Beweis. Das ist kein Beweis dafür, dass es Samstag war. Stimmt. Aber es ist wohl normal, dass ein Hund nicht den Wochentag sagen kann. Nicht mal ein Hund wie Cupido. Ja, Cupido ist sein Name. War es das? Nein, Sie bleiben. Das wird auch Sie interessieren, Kommissar. Wir haben die Antwort vom Notar. Vaudel hat vor 3 Monaten sein Testament aufgesetzt. Außer dem Pflichtteil für seinen Sohn vererbt Vaudel alles einem Fremden. Émile Feuillon. Sein Kind zu enterben ist nicht normal. Oh, Sie sind ein barmherziger Mensch, was? Nein, ich sage nur, dass das nicht normal ist. Aber ich werde den Willen des Alten respektieren. Praktisch der Respekt, nicht wahr? Es geht nicht nur um den Respekt, es geht auch ums Gesetz. Auch das Gesetz ist praktisch. Ich werde meine Mutter wieder zu mir nehmen und den Hund. Sie organisieren sich schnell. Man könnte meinen, es sei alles vorbereitet gewesen. Ja und? Ist es nicht normal, seine Mutter zurückholen zu wollen? Sie könnten sich zumindest die Zeit nehmen, die Nachricht zu verdauen. Das wäre angebracht. Was angebracht ist, ist mir egal. Ich habe sie verdaut. Ich sehe nicht, warum ich Stunden damit zubringen sollte. Sie wussten, dass Vaudel Ihnen sein Vermögen vermachen würde. Sie kannten das Testament. Überhaupt nicht. Aber er hatte mir versprochen, dass ich eines Tages reich sein würde. Das kommt aufs Gleiche raus. Überhaupt nicht. Er hat es in den Linien meiner Hand gelesen. Da! Ich spiele Lotto. Ich dachte, von daher würde es kommen. Las er noch was anderes in Ihren Händen? Als ich seine Hände sehen wollte, da hat er gesagt, er hätte keine Linien. Keine Linien. Ist doch nicht normal, sowas. Wenn ich die Leiche sehen könnte, wüsste ich, ob es stimmt. Die Leiche kann man nicht sehen. Die Hände sind auf jeden Fall hin. Es geht in Ordnung. Die sieht nett aus. Sie kann im Stehen schlafen, ohne umzufallen. Das ist nicht normal. Nein. Ausgezeichnet. Was geht in Ordnung? Der Divisionär hat mich bereits angerufen und der Richter hat polizeilichen Gewahrsam für Émile Feuillon angeordnet. So. Der Divisionär ruft an und Sie geben nicht an mich weiter? Ja, er wünschte, Sie nicht zu sprechen. Ich musste gehorchen. Das entspricht nicht den Vorschriften. Sie pfeifen doch auf die Vorschriften. Diesmal nicht. Die Vorschriften besagen auch, dass dieser Gewahrsam verfrüht und unbegründet ist. Da gäbe es ebenso viele Gründe, Vaudel Junior zu verhaften oder jemanden aus der Familie des Malers. Was meinen Sie, Mordant? Pierre, der enterbte Sohn? Glauben Sie nicht, der hat auch von dem Testament gewusst? Was läge da näher, als Emile zu verklagen, um das ungeteilte Erbe wiederzubekommen? Weiß der Divisionär darüber etwas? Die Information hatte ich nicht. Und der Richter hat seine Meinung sehr nachdrücklich formuliert. Wir haben 2 reale Verdachtsmomente. Großartig. Dann bitte ich Sie um Informationen. Rettoncourt, kennen Sie sie? Was soll dieser Scheiß, Mordant? Seit wann hat es die Justiz so eilig? Also, die beiden Verdachtsmomente. Wir haben uns mit dem Altersheim in Verbindung gesetzt, in dem die Mutter von Émile Feuillon lebt. In einem Altersheim lebt man nicht. Das ist ein Asyl, wo man abkratzt. Schon seit mindestens 4 Monaten erzählt Emile seiner Mutter, dass sie beide bald woanders leben werden. Wie die Made im Speck. Alle Leute wissen das. Zwangsläufig. Ich habe Ihnen gesagt, dass Vaudel mir geweissagt hat, ich würde reich sein. Das habe ich meiner Mutter erzählt. Ist doch normal, oder? Muss ich alles wiederholen oder was? Müssen wir uns gegenseitig nerven? Das zweite Verdachtsmoment, Mordant. Es fand sich Pferdemist in seinem Lieferwagen. Und? Ich sehe den Zusammenhang nicht. Der Richter sieht ihn. Émile Feuillon, Sie haben sich gefragt, wo Sie heute Nacht schlafen werden. Das scheint geklärt. Im Haus. Im Schuppen. Die Räume sind noch alle versiegelt. In Polizeigewahrsam. Ich krieg ihn! Verdächtiger in Richtung West-Südwest entkommen. Bitte sofort um Verstärkung. Den gesamten Umkreis abriegeln. Ein verhängnisvolles Vorgehen, Mordant. Ich weiß nicht genau, worauf Sie hinaus wollen, aber machen Sie es beim nächsten Mal besser. So, das ist Cidre von zu Hause. Oh, Frossi. Er hält sich nur 1 Stunde nach dem Öffnen, aber er ist ausgezeichnet. Ja, ja, ja. Ich habe gedacht, das würde uns ein wenig aufheitern. Danke, Frossi. Lamar, wir sollten die Proben von dem Pferdekot mitnehmen. Ich möchte ihn sehen. Der Kot ist gestern ins Labor gegangen. Ich meine den, der heute Morgen aus dem Lieferwagen von Emile entnommen wurde. Aha, den anderen, den Kot von Emile. Ja, ist da leer, den Kot von Emile. Bitte, Mann, den Gott, haben wir, den ja. haben wir. Lassen wir das Altersheim der Mutter unter Beobachtung stellen? Ja, der Form halber. Aber der größte Trottel kann sich denken, dass das Haus überwacht wird. Er ist ein Trottel. Was hat Mordant? Das muss ich Ihnen nicht sagen. Es ist von Bedeutung für die Ermittlung. Noel, sagen Sie schon. Seine Tochter, seine einzige Tochter, sein Augenstern, ein hässliches Entlein, wenn Sie mich fragen, hat sich vor 2 Monaten einbuchten lassen, in Gesellschaft von 6 Wichsern. Bürgersöhnchen, die in die Droge abgerutscht sind. Und? Weiter. Tja, das Mädchen war von zu Hause abgehauen und unser guter alter Mordant zerfrisst sich die Eier vor Kram. Emil hat ihn noch nicht zu hart erwischt, oder? Ja, er hat seinen Arzt angerufen und er meint, vor übermorgen kann man nichts sagen. Also nicht, dass Mordant seine Eier oft bräuchte. Ach, Noel! Seine Frau hält sich den Musiklehrer und demütigt ihn wie ein Wurm auf dem Mist. Warum hat er mir nichts davon gesagt, dass seine Tochter abgehauen ist? Ja, jeder zögert, ihnen was Persönliches zu beichten. Warum? Ja, weil man nicht sicher ist, ob sie überhaupt zuhören oder mit ihren Gedanken woanders sind, irgendwo in den Wolken schweben. Und wenn sie zuhören, nimmt man an, dass sie es gleich wieder vergessen. Ich weiß, was man über mich sagt. Ich glaube aber, ich stehe mit beiden Beinen ziemlich fest auf der Erde. Dann stehen wir aber beide nicht auf derselben. Das ist gut möglich, Noel. Und, was ist jetzt mit dem Mädchen? Wo ist sie? In Freien. Steht unter Methadon. Sie riskiert 2 bis 4 Jahre Knast und sehr viel mehr, wenn sie an einem Überfall mit Waffen beteiligt war. Und dann noch dieser Modder da drin. Da kann man schon mal den Kopf verlieren. Ach, übrigens, Wassernay sucht sie. Er hat den Code von Emil, wie dieser Idiot von Estelle sagt, gefunden. Retancourt. Kommissar, es ist schiefgegangen. Emil hat mich auf dem Parkplatz des Krankenhauses von Garsch abgehängt. 2 Ambulanzen standen zwischen uns. Es tut mir leid. Die Motorradfahrer sind auch hier. Sie können ihn nicht lokalisieren. Ich höre jetzt auf. Ich glaube, der Kerl hat mir da vorhin eine Rippe angeknackst. Emil hat Retancourt eine Rippe gebrochen. Sicher sehr schmerzhaft. Ach, das überlebt sie. Es hätten ja auch die Eier sein können. Ach, Noel, bitte. Die Kotproben, Kommissar. Ja. Wie viele Arme hat eigentlich diese indische Göttin? Na? Wovon reden Sie jetzt? Das ist doch immer das Gleiche. Sobald Dongla mal nicht da ist, weiß hier niemand mehr irgendwas. Na, wir brauchen ihn ja nur anzurufen, dann haben wir die Antwort. Ich denke, dass das Pferd, das diesen Code hier produziert hat, bekannt unter der Bezeichnung Code von Emil, auf freiem Feld gehalten wird und nur Gras frisst. Und ich glaube, dass das andere Pferd hier, das die kugelförmigen Dinger vom Haus ausgeschieden hat, bekannt unter dem Namen Code vom Mörder, im Stall ernährt wird mit Kornfutter. Wie denn? Das kann man sehen? Ich habe, Estalia, komm mal her. Ich habe meine Kindheit damit verbracht, überall Pferdeäpfel einzusammeln. 2 verschiedene Nahrungen, 2 verschiedene Exkremente. Also, das wusste ich nicht. Scheiße, Esther Lehrmann. Entschuldigung. Wann werden wir die Laborergebnisse haben? Ja. Dann macht ihnen Feuer unterm Arsch. Ja. Es ist kurz vor 17 Uhr. Wir brauchen Sie, Dongla. Ja, also. Hier im Saustall von Garsch ist alles abgeräumt. Wir fahren jetzt zum Büro zurück. Machen eine erste Auswertung. Wir warten auf Sie, Kommandant. Aber mein Zug geht erst um 21.12 Uhr. Ich glaube nicht, dass ich mein Ticket umtauschen kann. Welcher Zug, Dongla? Na, der Zug, Kommissar, der durch diesen verdammten Tunnel fährt. Glauben Sie nicht, dass mir das Spaß macht. Immerhin habe ich gesehen, was ich sehen wollte. Und wenn er auch nicht meinem Onkel die Füße abgeschnitten hat, so sind wir doch nicht weit davon entfernt. Dongla, wo sind Sie? Großer Gott, das habe ich Ihnen doch gesagt, in London. Und Sie sind sich jetzt sicher, die Schuhe sind fast alle französischer Herkunft. Glauben Sie mir, wir kriegen den ganzen Schwindel doch noch auf den Tisch. Redstock reibt sich schon im Voraus die Hände. Was zum Teufel fällt Ihnen ein, nach London zurückzufahren? Was fällt Ihnen ein, sich hier die Sache mit diesen verdammten Schuhen reinzuhängen? Lassen Sie sie doch in Higat. Soll sich Stock damit beschäftigen? Highgate und Redstock, Kommissar. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich fahren würde und Sie waren einverstanden. Es war notwendig. Ach, Quatsch, Dongla. Zu der Frau, zu abstrakt sind Sie zurückgeschwommen. Mitnichten. Sagen Sie mir nicht, Sie hätten sie nicht wiedergesehen. Das habe ich nicht behauptet, aber es hat nichts mit den Schuhen zu tun. Na, das will ich hoffen. Wenn Sie annehmen müssten, dass man Ihrem Onkel die Füße abgeschnitten hat, würden Sie sich das auch aus der Nähe ansehen. Was für ein Onkel? Ich wusste nicht, dass Sie einen Onkel haben. Ich spreche nicht von einem lebenden Onkel. Ich spreche nicht von einem Menschen, der ohne seine Füße herumläuft. Mein Onkel ist vor 20 Jahren gestorben. Er war der 2. Ehemann meiner Tante und ich habe ihn sehr geliebt. Ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten, Dongla, aber niemand kann die Füße seines toten Onkels wiedererkennen. Es waren auch nicht seine Füße, die ich wiedererkannt habe, sondern seine Schuhe. Genau wie unser Freund Clyde Fox sagte. Wer ist Clyde Fox? Der exzentrische Lord, erinnern Sie sich? Oh, ja. Ich habe ihn übrigens gestern Abend wiedergesehen. Tief betrübt, weil sein neuer kubanischer Freund ihm abhanden gekommen ist. Wir sind ein paar Gläser zusammen trinken gegangen. Ein ganz großer Spezialist für indische Geschichte. Und wie er vollkommen richtig sagte, was kann man in Schuhe reintun? Füße. Und in der Regel die eigenen. Wenn dies also die Schuhe meines Onkels sind, gehören mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Füße ihm, die darin stecken. Also ein bisschen wie Pferdeäpfel und Pferd. Ja, wie das Gefäß und der Inhalt. Aber ich weiß nicht, ob es mein Onkel ist. Es kann auch ein Cousin sein oder ein Mann aus demselben Dorf. Irgendwie sind die da unten alle miteinander verwandt. Ja gut, also selbst wenn irgendein Mensch französische Füße gesammelt haben sollte und sein Weg bedauerlicherweise den ihres Onkels oder seines Cousins gekreuzt hat, was geht uns das an? Sie konnten sich doch von den Füßen von Highgate nicht trennen. Ja, da vielleicht. Hier in Garche wohl. Der Fehler d'Anglas war ihre Reise. Es hätte irgendeine treffen können. Doch jetzt, und das verdanken wir nur Ihnen, steht unsere Abteilung voll im Scheinwerferlicht. Dabei brauche ich Sie hier in diesem Schlachthaus von Garche. Das viel beunruhigender ist als ein Nekrophiler, der vor 20 Jahren mal hier, mal da ein paar Füße abgenommen hat. Nicht mal hier, mal da. Ich vermute, er hat sie sich ausgesucht. Sagt Stock das? Nicht Red Stock, ich. Denn als mein Onkel starb, war er in Serbien und seine Füße ebenfalls. Warum war Ihr Onkel in Serbien? Weil er Serbe war, Kommissar. Er hieß Slavko Moldovan. Kommissar, da draußen ist ein Typ, der besteht auf Erklärung. Wir haben die Absperrseile schon abgebaut. Der lässt nicht mit sich reden. Er will rein ins Haus. Nichts beweist mir, dass Sie keine Einbrecher, keine Diebe sind. Sie vor allem. Ich habe hier eine Verabredung um 17.30 Uhr. Ich lege Wert auf Pünktlichkeit. Die Verabredung ist nirgends zu sehen. Sollte ich es hier tatsächlich mit der Polizei zu tun haben, so verlasse ich diesen Ort nicht, bevor ich nicht Ihren Vorgesetzten gesprochen habe. Ich bin der Vorgesetzte. Kommissar Adamsberg. Enchanté, Kommissar. Paul de Josselin. Ich bin der Arzt von Monsieur Vaudel. Was ist mit ihm? Er ist tot. Waren Sie sein Arzt oder sein Psychiater? Sein Hausarzt und sein Osteopath. Hat er sich Ihnen anvertraut? Mitnichten. Doch seine Funktionsstörungen, die ich feststellen konnte, haben mir eine Menge über ihn gesagt. Mein medizinisches Interesse an ihm war sehr groß. Vaudel war ein außergewöhnlicher Kasus. Soweit darf ich mich äußern. Verstehe. Sie wollen mir nicht mehr sagen, solange ich nicht mehr sage. Genau so ist es. Sie werden aber auch verstehen, dass ich wissen muss, was Sie in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag zwischen 23 Uhr und 5 Uhr morgens gemacht haben. Francisco, der Concierge unseres Gebäudes, er ist gelähmt, ich behandle ihn gratis, rief mich gegen 1 Uhr morgens an. War zwischen seinen Rollstuhl und sein Bett gefallen. Das Schienbein war ausgerenkt. Ich habe ihn zur Untersuchung geschickt und am Morgen dann noch einmal bei ihm vorbeigeschaut. Kennen Sie Vaudels Gärtner, Emil? Faszinierend. Störrisch. Aber Vaudel befahl ihm, zu mir in Behandlung zu kommen. Ich habe seine Gewaltbereitschaft in den letzten 3 Jahren erheblich reduzieren können. Er schreibt diese Verbesserung dem Alter zu. Von wegen. Das Alter verstärkt Neurosen für gewöhnlich. Aber so nach und nach erreiche ich seine blockierten Zonen. Seine Mutter schlug ihn, als er klein war. Was er allerdings nie zugeben wird. Er liebt sie abgöttisch. Hatte Vaudel Feinde? Viele. Und das war das eigentliche Problem. Bedrohliche und sogar mörderische Feinde. Namen kann ich Ihnen leider nicht geben. Entschuldigung. Lucio, du weißt doch, dass ich arbeite. Ich rufe dich nie an, Hombre. Es ist das erste Mal. Eine von den Kleinen schafft das Saugen nicht. Sie wird immer schwächer. Das ist mir jetzt scheißegal, Lucio. Pech, wenn sie nicht trinken kann. Das ist das Gesetz der Natur. Könntest du sie nicht zum Schlafen bringen? Davon lernt sie jetzt auch nicht trinken, Lucio. Du bist ein gemeiner Mistkerl und ein Hurensohn. Ach, ein Baby, das nicht trinken kann? Das ist doch grotesk. Da fahre ich nur mit Ihnen, um meiner Katze das Leben zu retten. Wo doch gerade über Vaudel die Hölle hereingebrochen ist. Ein schmutziges Verbrechen demnach. Er hatte viel Geld, wissen Sie? Ja. Kennen Sie den Sohn? Nur durch die Brille seines Vaters. Verlangen, Ablehnung, Verlangen. Er wollte keine Nachkommenschaft, die seinen Feinden ausgesetzt wäre. Welchen Feinden? Na, geben Sie es auf, Kommissar. Mach Platz, Lucio. Dann geh beiseite. Sie heißt Schaum. Das konnte zwangsläufig nicht funktionieren. Die Verletzung blockierte den Saugreflex. Machen Sie sich keine Sorgen. Sie wird eher wagemutig werden. Passen Sie auf sie auf. Mache ich, Doktor. Und sie wird immer gern fressen. Wie Froissy. Auch eine Katze? Eine meiner Mitarbeiterinnen. Sie isst unaufhörlich. Sie bunkert alles Essbare und ist dabei gärtenschlank. Angst müsste man sich ansehen. Es ist Zeit für den Aperitif. Thank you. Ist er weg? Er hat ein Taxi genommen. Der Typ mag ein Ass sein. Aber ich hätte es nicht gern, wenn er an meinem Kopf herumfummelte. Der kriegt es fertig und bringt mir wieder das Saugen bei. Lucio, nimm mal einen Augenblick lang an, du seist Emil. Wo würdest du dich verstecken? Wer ist Emil? Schlägertyp, sehr impulsiv. 53 Jahre alt, clever, aber auch ein Spinner. Mit einer Mutter im Hospiz und einem Hund auf einem Bauernhof. Und beide liebt er abgöttisch. Stell dir vor, die Bullen sind hinter dir her. Wie verhältst du dich? Hombre, wenn du den Kerl alleine sprechen willst, bevor er geschnappt wird, dann solltest du dich jetzt auf den Weg machen, bevor der Hund die Bullen gesehen hat. Emil! Verdammt! Spürst du deinen Fuß? Ich drück jetzt drauf. Ja. Den anderen? Ich drück drauf. Ja. Siehst du meine Hand? Weißt du, wer ich bin? Der Kommissar. Genau, Emil. Du bist am Bauch und am Bein verletzt. 4 Schüsse, 2-mal getroffen. Dort hinten beim Wasserturm. Sag deinem Hund, der soll aufhören zu jaulen. Still, Comedor. Der Speichel vom Hund ist antiseptisch. Ach, das wusste ich nicht. Du weißt nicht, gerade viel scheint mir. Bring mich zum Reden. Mir dreht sich alles. Schau geradeaus. Der Kerl, der auf dich geschossen hat, hast du irgendwas von ihm gesehen? Das war kein Profi. Ich bin gestürzt und hab gehört, wie er auf mich zugerannt kam. Er hat mich totgestellt. Er hat versucht, mir den Puls zu fühlen, um zu sehen, ob ich erledigt wäre. Er war in Panik, aber er konnte mir durchaus noch 2 überbraten, um sicher zu sein. Leiser, Emil. Ich weiß deinen Namen nicht. Adamsberg. Frag weiter, aber ich kann bald nicht... Hast du irgendjemandem gesagt, dass du zu dem Hof hier gehen würdest? Nein. Nur der alte Bodell und ich kannten also diesen Ort. Ja, aber dir könnte auch einer gefolgt sein. Wenn nur ein alter Spanier, der nur einen Arm und kein Auto hat. Er hat mich auf deine Spur geführt. Du hattest dich im Krankenhaus versteckt? 2 Stunden lang. Hast Redoncourt abgehängt? In der Notaufnahme. Im Wartezimmer mit allen anderen. Nicht schlecht. Hast du niemanden hinter dir gesehen, als du wieder rauskamst? Nein. Ein Motorrad vielleicht. Also, den Hund können wir nicht da behalten, Monsieur. Ich weiß. Wo finde ich den Chirurgen? Er ist noch im OP. Dann sagen Sie ihm, er soll die Kugel aufheben, die noch im Bein steckt. Als Beweisstück. Eine Sekunde. Für den Fall, ich kratze ab. Odell hat mich um was gebeten, wenn er sterben sollte. Also doch. Er sagte, die Frau wäre schon alt, würde sich aber trotzdem freuen. Er hat's verschlüsselt. Ich sollte es nach seinem Tod aufgeben. Hat er mich schwören lassen. Wo ist dieses Schriftstück, Emil? Und die Adresse? In meiner Hose. Sprechen Sie schon, Kommissar. Ich habe nicht geschlafen. Emil Feuillon liegt mit 2 Kugeln im Leib im Krankenhaus. Der Überfall ist vor 23 Uhr erfolgt. 20 Kilometer von Châteaudun entfernt, mitten auf dem Land. Lokalisieren Sie mir Vaudel Junior. Klären Sie, ob er nach Hause zurückgekehrt ist. Bitten Sie die Kollegen in Avignon um Mithilfe. Ja, mit welcher Begründung? Vaudel steht noch immer unter Beobachtung. Und er darf Frankreich nicht verlassen. Er hat nichts zu gewinnen, wenn er Emil tötet. Laut Testament geht Emils Anteil, wenn er stirbt, an seine Mutter. Mordant, ich bitte Sie, die Sache zu überprüfen und mich über das Ergebnis zu informieren. Rufen Sie zurück, sobald das geschehen ist. Wie lange wird es dauern, bis er transportfähig ist? Irgendwas nicht in Ordnung mit unserem Krankenhaus? Doch, im Gegenteil. Aber der, der ihn töten wollte, wird ihn genau hier suchen. Verstehe. Ich denke, der Arzt wird eine Verlegung in 2 Tagen erlauben. Fragen Sie nach Dr. Lavoisier. Dr. Lavoisier? Kennen Sie ihn? Bestellen Sie ihm einen Gruß von mir. Und von meiner Mitarbeiterin Violette Redoncourt. Sagen Sie ihm, er soll für diesen Emil in aller Diskretion ein Schlupfloch suchen. Verstehe. Voici? Ist Mordant im Haus? Ja. Dann geben Sie ihn mir bitte. Ich will will mal so sagen, Kommissar, gehen Sie behutsam mit ihm um. Seine Tochter hat sich heute Nacht den Kopf gegen die Wand geschlagen, bis auf Blut. Nichts Ernstes weiter, aber Mordor läuft wie ein Zombie herum. Wann war das? Gegen 4 Uhr, glaube ich. Noelle hat's mir gesagt. Ich gebe Ihnen Mordor. Mordor, ich warte immer noch auf Ihren Anruf. Es tut mir leid, Kommissar. Die Jungs in Avignon hatten es nicht sehr eilig. Sie haben erst um 7 Uhr morgens zurückgerufen. Mordell war zu Hause. Seine Frau auch? Ja. Schade, Mordor. Zu schade. 7 Uhr. Da kannst du dir denken, dass er genügend Zeit gehabt hat, nach Hause zurückzukehren. So, dass man es nie erfahren wird. Das war ein Fehler. Was meinst du? Ist was passiert? Die Sache da mit der Zeitung. Und ich glaube, es gibt was Neues aus dem Labor. Sie haben einen Hund mitgebracht? Ja, ein Hund mit Pferdemist. Das wird aber Zoff geben mit dem Kater. Ich kann mir nicht vorstellen, wie wir das geregelt kriegen. Sie wussten also, wo er hin wollte und haben mich hinterherrennen lassen? Aber Retoncourt, ich habe mich doch erst viel später an den Hund erinnert. Nach dem Besuch von Vaudels Arzt. Und was sagt er, dieser Arzt? Berufsgeheimnis gegen Berufsgeheimnis. Die Positionen sind verhärtet. Es gibt kein Geheimnis mehr, der Kampf ist vorbei. Immerhin versichert Dr. Josselin, dass Vaudel Feinde hatte, wenn auch zweifellos imaginäre. Mhm. Im Übrigen ist der Mann in der Lage, einen defekten Unterkiefer wieder zum Saugen zu bringen. Was? Bei Vaudel? Scheiße, Estelle, scheiße! Kann einer nicht mal diesem Kerl das fragen? Verbieten, wäre das nicht möglich? Moment, Moment. Ist überprüft worden, ob Vaudel Junior in Avignon war, als Emile überfallen wurde? Mordant hat das übernommen. Aber die Bullen in Avignon kamen nicht in die Gänge und haben den Zeitpunkt verpasst. Verdammt, er hätte Druck machen müssen. Er hat Druck gemacht, Retoncourt. Froissy sagt, es gibt Laborergebnisse. Hm? Was den Körper angeht, so schätzt man, dass er in etwa 460 Teile zerstückelt wurde. Stop, Danglars. Übrigens schön, dass Sie wieder im Lande sind. Ich werde das mal zeichnen, so wird das dann klarer für alle. Er hat sich auf die Leber, das Herz und das Gehirn konzentriert, von dem ein Teil im Kamin verbrannt wurde. Es geht ihm um die Zerstörung des Verstandes. Lamar, ist die Leber für dich der Sitz des Verstandes? Was? Lamar hat nicht ganz unrecht. Geist, Seele und Bewegung konnten in verschiedenen Organen hausen, wie Furcht und Gefühlsregungen in der Leber und im Herzen. Also. Und die Füße. Warum die Füße und nicht die Hände? Warum zerstört er vor allem den Zeh? Ach, was soll das alles? Es gibt keinen plausiblen Grund. Der Mörder hatte einen. Aber wir haben nicht die geringste Vorstellung davon. Nicht das geringste Gespür. Also ich schlage vor, wir gehen jetzt was essen. Oh ja, komm. Der stinkt, der Köter. Erst die Pferdemistprobe, dann wird er gewaschen. Was ich sagen will, der stinkt wirklich bis hierher. Halt die Klappe. Also bei den Fingerabdrücken nichts Überraschendes. 4 unbekannte männliche Finger im Schlafzimmer, auf der Schreibplatte des Sekretärs. Wahrscheinlich vom Arzt. Gleiches Ergebnis bei seinen Telefongesprächen. Ein- oder zweimal im Monat der Sohn, der sich überwand anzurufen. Das längste ihrer Gespräche hat 4 Minuten 16 Sekunden gedauert. Kein Gespräch mit Köln? Mit Deutschland? Ja. Nein, warum? Es scheint, als habe Vaudel seit langem eine alte Dame in Deutschland geliebt. Eine Madame Abster in Köln. Wie haben Sie das mit der Frau Abster erfahren? Emil hat mir einen Liebesbrief übergeben, den er aufgeben sollte für den Fall, dass Vaudel stirbt. Das muss ihn nicht daran hindern, mit der Friseuse zu schlafen. Was schreibt er? Es ist deutsch. Frossi, können Sie da mal draufschauen? Ja, also das heißt ungefähr, bewahre unser kleines Geheimnis, bleibe standhaft, damit es weiterhin bestehen kann. Es folgt ein unverständliches Wort, geschrieben in Großbuchstaben. Knusoroba. Nein, das ist kein Deutsch. Ein Code? Oder eine Anspielung auf etwas, das nur die beiden kannten? Auf jeden Fall sind das kyrillische Buchstaben. Tut mir leid, Russisch kann ich nicht. Nur wenige Leute können Russisch. Ich kann's ein bisschen. Hm? Das ist nicht wahr. Machen Sie die Augen auf, mein Freund. Ich bin Dr. Lavoisier. Haben Sie heimlich irgendwas geschluckt? Eine Papierkugel, ein Beweisstück? Damit ist nicht zu spaßen, mein Lieber. Wein. Wie viel? Ich interessiere mich für Ihren Magen, nicht für Sie. Es ist mir egal, ob Sie picheln, nur nicht im Augenblick. Aber das war gut für mich. Es bringt das Blut in Wallung. Wo haben Sie denn diese Weisheit her, mein Lieber? Wer hat Ihnen den Wein gegeben? Weißkittel. Unmöglich. Weißkittel mit Mundschutz hat mir zu trinken gegeben. Okay, mein Lieber. Ich rufe Ihren Freund, den Bullen, an. Der Bulle? Wenn ich abkratze... Soll ich ihm eine Nachricht übermitteln? Ja. Das Codewort. Auch auf einer Postkarte. Dasselbe. Das ist alles? Der Hund soll aufpassen. Worauf? Allergisch auf Paprikaschoten. Wenn man alles richtig ausspricht, ergibt das so etwas wie Kislovö. Und wenn das ein Liebescode sein soll, kommt man auf Kiss Love. Mhm. Kiss Love. Küsse alles Liebe, oder? Genau. Ja, ein super Briefschluss, um Frauen auf sich aufmerksam zu machen. Es ist dasselbe wie die Hundehaare auf dem Sessel. Lang, weiß, Typ Pyrenäenberghund. So einer, der dich mit einmal abschlecken von oben bis unten nass macht. Well. Und wozu nützt es uns? Zu nichts, zu gar nichts. Es vervollständigt unsere Informationen über das Taschentuch. Also, dann mal los. Das Papiertaschentuch war frisch benutzt. Und es war etwas drauf. Ein winziges Tröpfchen Blut von dem Alten. Und es war etwas drin. Rotz. Kurz DNA, so viel man will. Wenn ich Sie richtig verstehe, ist der Rotz weder von dem alten Vaudel, noch von Vaudel Junior, noch von Emil. Mhm. Richtig? Jawohl, ja. Es ist also die DNA eines Unbekannten. Mithin die DNA des Mörders. Sie haben diese DNA ohne große Überzeugung an die Zentralkartei geschickt und die haben Sie dort identifiziert. Sie haben den Namen des Mörders, Sie haben sein Gesicht? Ja. Seinen Wohnsitz? Ja. Wir kennen also seine Adresse, vielleicht seinen Beruf, seine Arbeitsstelle, Freunde, Familie. Dieser Umstand ist erst seit etwa 15 Stunden bekannt. Wir suchen seine Anlaufpunkte. Wir gehen behutsam vor, wir können ihn nicht verfehlen. Wir können ihn nicht verfehlen, es sei denn, er wüsste, dass wir ihn lokalisiert haben. Er weiß es, wenn er Zeitung liest. Der verbotene Ort von Fred Vargas. Aus dem Französischen von Waltraud Schwarze. Erster Teil. Es sprachen Adamsberg, Volker Risch. Dornlar, Peter Fricke. Jocelyn, Matthias Pommier. Emil, Thomas Pieper. In weiteren Rollen Hans Schulze, Fabian Sattler, Tom Zahner, Steve Hudson, Pierre Schrady, Gabriele Blum, Klaus Herm, Wolfgang Rüther, Heinrich Giskes, Sigrid Burgholder, Janina Sachau, Michael Tsche Koch, Paul Fasnacht, Jochen Kolender, Matthias Hase und viele andere. Technische Realisation Günter Kasper und Nico Schütte. Komposition Hamann. Regieassistenz Gerrit Bohms. Bearbeitung und Regie Frank-Erich Hübner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2009. Dramaturgie und Redaktion Ursula Schregel.